kein Haus, keine Heimat, kein Weib und kein Kind. So wirbel ich ein Strohhalm in Wetter und Wind. Well auf und well nieder, bald dort und bald hier. Wen fragst du nach mir nicht, was frag ich nach dir?